Abschnitt 12 aus 5 Apfelsinenkerne und andere Detektivgeschichten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org, gelesen von Jos van Aken. 5 Apfelsinenkerne und andere Detektivgeschichten von Sir Arthur Conan Doyle. Der Marinevertrag, Teil 2. Doch ich gab mich nicht so leicht zufrieden, und je mehr er versuchte, mich mit sich vorzuziehen, umso argwöhnischer wurde ich. »Welche Richtung hat die Frau eingeschlagen?«, fragte ich. »Was weiß ich nicht«, antwortete der Polizist. »Ich sah sie vorbeigehen, hatte aber keinen besonderen Grund, ihr nachzuspüren. Sie schien es sehr eilig zu haben.« »Wie lange ist es her?« »Höchstens ein paar Minuten.« »Wie viele denn? Etwa 5?« »Sicherlich nicht mehr.« »Sie verlieren nur unnütz Zeit, Herr Phelps«, rief der Türhüter. »Meine Alte hat nichts mit der Sache zu tun. Verlassen Sie sich darauf, sie ist nach unserer Wohnung gegangen, wo Sie sie finden werden.« »Wo wohnen Sie?«, fragte ich. »In Brixton, Efeugasse Nummer 16. Aber folgen Sie nicht der falschen Fährte, Herr Phelps. Sie verlieren nur unnütz Zeit.« Wir kehrten nun in das Ministerium zurück und durchsuchten die Treppen und Gänge, jedoch ohne Erfolg. Der Korridor, der zu meinem Arbeitszimmer führt, war mit einem hellfarbenen Linoleum belegt, auf dem jeder Tritt zu sehen ist. Obwohl wir es sorgfältig besichtigten, fanden sich keine Fußspuren. Hatte es den ganzen Abend geregnet? Etwa von 7 Uhr an. Wie kam es dann, dass die Frau, die gegen 9 Uhr bei Ihnen im Zimmer war, dort keine Spur ihrer schmutzigen Stiefel zurückließ? Es ist mir lieb, dass Sie den Umstand erwähnen. Auch mir fiel das damals auf. Die Putzfrauen pflegen in der Stube des Türhüters, die Stiefel zu wechseln und Salbandschuhe anzuziehen. Das erklärt die Sache. Also, Sie fanden keinen Abdruck auf dem Fußboden, trotz der Nässe draußen. »Der Tatbestand ist wirklich höchst merkwürdig. Bitte erzählen Sie weiter.« »Nun untersuchten wir das Zimmer. An eine geheime Tür war nicht zu denken, und die Fenster sind wohl 30 Fuß hoch über der Straße. Beide waren geschlossen und verriegelt. Eine etwaige Falltür ließe sich schon des Teppichs wegen nicht öffnen, und die Decke ist weiß getüncht. Ich möchte meinen Kopf wetten, dass der Dieb, der das Schriftstück gestohlen hat, nur zur Stubentür hereingekommen sein kann. Wie steht's mit dem Kamin? Es ist keiner vorhanden, nur ein Ofen ist da. Die Klingelschnur hängt am Draht rechter Hand von meinem Schreibpult. Wer geläutet hat, muss dicht am Pult gestanden haben. Aber warum sollte ein Dieb die Glocke ziehen? Es ist ein ganz unergründliches Geheimnis. »Freilich, der Umstand ist verwunderlich. Was taten Sie nun für Schritte? Hatte der Eindringling nichts im Zimmer zurückgelassen? Sahen Sie keinen Zigarrenstumpf, keine Haarnadel oder sonst eine Kleinigkeit herumliegen?« »Nicht das Geringste. Sie bemerkten auch keinen Geruch?« »Darauf haben wir nicht geachtet.« »Bei solcher Untersuchung wäre es von Wichtigkeit, wenn das Zimmer zum Beispiel nach Tabak gerochen hatte.« »Ich bin selbst kein Raucher, und ein Tabakgeruch wäre mir gewiss aufgefallen.« Wir fanden nicht den geringsten Aufschluss. Die einzig greifbare Tatsache war, dass des Türhüters Weib, Frau Tangi ist ihr Name, sich eilig davongemacht hatte. Trotzdem ihr Mann erklärte, seine Frau gehe um diese Zeit gewöhnlich nach Hause, kam ich mit dem Polizisten überein, dass wir suchen müssten, der Frau habhaft zu werden, ehe sie Zeit hätte, sich der Papiere zu entledigen, vorausgesetzt, dass diese überhaupt in ihrem Besitz waren. Inzwischen hatte man das Polizeiamt benachrichtigt, und Forbes, der Geheimpolizist, fand sich sofort ein, übernahm den Fall und entwickelte die größte Tatkraft. Wir bestiegen eine Droschke, sagten dem Kutscher die Adresse, und eine halbe Stunde später hielten wir vor Frau Tangis Wohnung. Ein junges Mädchen, ihre älteste Tochter, wie wir später erfuhren, öffnete uns. Die Mutter war noch nicht zurück und wir mussten im Wohnzimmer warten. Etwa 10 Minuten später klopfte es an der Haustür und nun begingen wir einen unverzeihlichen Missgriff. Statt selbst zu öffnen, überließen wir dies dem Mädchen. »Mutter«, hörten wir sie sagen, »drinnen sind 2 Männer, die auf dich warten.« Sogleich vernahmen wir eilige Fußtritte im Gang. Forbes schließ die Tür auf und wir stürzten beide nach dem Hinterzimmer, das als Küche diente, aber die Frau war schon vor uns da. Sie sah uns mit herausfordernden Blicken an, plötzlich aber erkannte sie mich und ihr Gesicht verriet maßloses Erstaunen. »Aber das ist ja Herr Phelps aus dem Büro«, rief sie. »Vor wem sind Sie denn so davongelaufen? Wer glaubten Sie, dass wir waren?«, fragte mein Gefährte. »Die Gerichtsdiener«, sagte sie, »wir haben mit einem Händler Streit gehabt.« »Das machen Sie einem anderen weiß«, versetzte Forbes. »Wir haben allen Grund zu glauben, dass Sie ein wichtiges Schriftstück aus dem Büro mitgenommen haben und es jetzt hier beiseite bringen wollten. Es hilft nichts, Sie müssen mit uns zur Polizei, um sich durchsuchen zu lassen.« All ihr Bitten und Widerstreben war umsonst. Wir besichtigten noch die ganze Küche und besonders den Herd genau, um zu sehen, ob sie den Augenblick, als sie allein war, nicht benutzt hatte, um die Papiere zu verbrennen. Aber wir konnten weder Asche noch Papierfetzen entdecken. Dann fuhren wir beide mit ihr in der Droschke nach dem Polizeiamt, wo sie sogleich einer dazu angestellten Frau übergeben wurde. Ich wartete in wahrer Todesangst, bis diese kam, um Bericht zu erstatten. Von den Papieren hatte sich keine Spur gefunden. Da überkam mich zum ersten Mal das Bewusstsein meiner entsetzlichen Lage mit voller Gewalt. Bisher hatte ich handeln können und mir war keine Zeit zum Überlegen geblieben. Ich hatte fest darauf gerechnet, den Vertrag auf der Stelle wiederzufinden. Was aus mir werden sollte, wenn unsere Bemühungen fehlschlugen, daran wagte ich nicht zu denken. Doch jetzt ließ sich nichts mehr tun und ich hatte Muße, mir meine Lage klarzumachen. Sie war fürchterlich. Watson kann Ihnen sagen, dass ich schon in der Schule ein nervöser, leicht erregbarer Knabe war. Das liegt in meiner Natur. Ich dachte an meinen Onkel und die anderen Minister, an die Schande, die ich ihm, mir und allen meinen Angehörigen bereitet hatte. Freilich war ich das Opfer eines außergewöhnlichen Missgeschicks, aber wer fragt danach, wo diplomatische Interessen auf dem Spiele stehen? Kein Zweifel, ich war hoffnungslos zugrunde gerichtet und mit Schmach bedeckt. Was ich damals tat, weiß ich nicht mehr, meine Aufregung war zu groß. Ich erinnere mich noch dunkel, dass die Beamten sich um mich versammelten und mich zu beruhigen suchten. Einer von ihnen fuhr mit mir bis zur Waterloo-Station und brachte mich in den Zug nach Woking. Wahrscheinlich hätte er mich bis hierher begleitet, wäre nicht Dr. Farrier, der in unserer Nachbarschaft wohnt, zufällig auf der Bahn gewesen. Der Doktor hatte die Güte, mich in seine Obhut zu nehmen und das war mein Glück, denn kurz nach der Abfahrt verfiel ich in Krämpfe und bevor wir daheim ankamen, raste ich im Fieberwahn. Sie können sich den Schrecken meiner Angehörigen vorstellen, als sie, durch das Klingeln des Doktors aus dem Schlaf geweckt, mich in diesem Zustand sahen. Der armen Annie hier und meiner Mutter brach es fast das Herz. Dr. Farrier hatte von dem Polizisten auf der Bahn gerade genug erfahren, um einigermaßen erklären zu können, was vorgefallen sei, und sein Bericht war wenig geeignet, die Gemüter zu beruhigen. Jedenfalls war eine lange Krankheit bei mir im Anzuge. Joseph musste daher rasch aus seinem freundlichen Schlafzimmer im Erdgeschoss ausziehen, das in ein Krankenzimmer umgewandelt wurde. Mehr als 9 Wochen habe ich hier bewusstlos und in Fieberraserei an einer Gehirnentzündung darniedergelegen. Nur dem Doktor und Fräulein Harrison verdanke ich es, wenn ich noch am Leben bin. Sie hat mich den Tag über gepflegt und eine gemietete Wärterin wachte des Nachts bei mir. Ich war gänzlich unzurechnungsfähig, man konnte mir alles zutrauen. Nur langsam wich meine Geistesumnachtung und erst in den letzten 3 Tagen ist mein Gedächtnis wieder ganz zurückgekehrt. Ach, ich wünschte manchmal, dass ich überhaupt nicht wieder zum Bewusstsein erwacht wäre. Gleich zuerst telegrafierte ich an Forbes, der den Fall in Händen hat. Er kam und versicherte mir, es sei alles Mögliche geschehen, doch habe man nicht die geringste Spur entdeckt. Der Türhüter und seine Frau waren wiederholt ins Verhör genommen worden, ohne dass dadurch Licht in das Dunkel kam. Auch der Verdacht der Polizei gegen den jungen Goro erwies sich als hinfällig. Dass er nach den Geschäftsstunden im Büro geblieben war und einen französischen Namen trug, hatte den Argwohn auf ihn gelenkt. Doch ist er, obgleich aus einer Hugenottenfamilie stammend, mit Leib und Seele Engländer. Auch hatte ich ja die Arbeit erst begonnen, als er fort war. Auf Ihnen, Herr Holmes, ruht jetzt meine letzte Hoffnung, versagt auch diese, dann habe ich mein Ansehen und meine Stellung in der Welt auf immer verloren. Erschöpft von dem langen Bericht sank der Kranke wieder in die Kissen und seine Pflegerin beeilte sich, ihm eine Stärkung zu reichen. Holmes saß mit geschlossenen Augen und zurückgelehntem Kopf still da. Einem Fremden wäre er vielleicht teilnahmslos erschienen, aber ich erkannte an seiner ganzen Haltung, dass er vollständig in den Fall vertieft war. »Ihre Angaben sind so ausführlich gewesen«, sagte er endlich, »dass ich nur noch wenige Fragen zu stellen habe. Ein Umstand erscheint mir jedoch besonders wichtig. Haben Sie irgendjemand mitgeteilt, dass Ihnen diese geheime Arbeit anvertraut war?« »Keinem Menschen.« »Zum Beispiel auch nicht Fräulein Harrison hier?« »Nein. Nachdem mir der Auftrag erteilt wurde, bin ich bis zu seiner Ausführung nicht in Woking gewesen.« »Und es hat Sie auch keiner Ihrer Angehörigen zufällig besucht?« »Niemand.« »Aber Ihre Verwandten hätten sich in dem Gebäude zurechtfinden können?« »Oh ja, Sie haben es alle gelegentlich besichtigt.« »Wenn Sie niemand etwas von dem Vertrag gesagt haben, so sind das natürlich ganz müßige Fragen.« »Ich habe nicht davon gesprochen.« »Wissen Sie etwas Näheres über den Türhüter?« »Nur, dass er ein alter Soldat ist.« »Von welchem Regiment?« »Ich glaube, er stand bei der Garde.« »Gut, darüber kann mir Forbes gewiss noch genauer berichten. Die Polizei versteht sich trefflich darauf, Tatsachen zu ermitteln, nur weiß sie nicht immer Nutzen daraus zu ziehen.« »Oh, was für eine schöne Rose!« Mit diesem Ausrufe ging er an dem Lager des Kranken vorbei und trat ans Fenster, um eine abgeschnittene Moosrose zu betrachten, deren zartes Rot reizend von dem Grün der Blätter abstach. Dass er sich für Blumen interessierte, war mir ganz neu. Jedenfalls hatte er mir seine Freude daran noch nie gezeigt. »Mir scheint, die Deduktion ist nirgends so sehr am Platze«, sagte er, sich an das Fensterkreuz lehnend, »als in der Religion. Diese lässt sich durch Vernunftschlüsse entwickeln wie eine exakte Wissenschaft. Als unsere sicherste Bürgschaft für die Güte der Vorsehung gelten mir die Blumen. Alles andere, unsere Kräfte, unsere Triebe, unsere Nahrung, ist zum Leben absolut notwendig. Doch diese Rose ist etwas Apartes. Ihr Duft, ihre Farbe dient nicht zur Erhaltung, sondern zum Schmuck des Daseins. Nun wissen wir aber, dass es nur die Güte ist, welche extra Freuden gewährt, und deshalb sage ich, dass die Blumen ein verheißungsvolles Unterpfand für uns sind.« Während Holmes diese Betrachtungen anstellte, malte sich in Percy Phelps' Gesicht und in den Mienen seiner Pflegerin große Verwunderung und Enttäuschung. Er hielt noch immer die Rose in der Hand und schien in Sinnen versunken. Endlich weckte ihn das Fräulein aus seiner Träumerei. »Haben Sie irgendwelche Aussicht, dem Geheimnis auf den Grund zu kommen, Herr Holmes?« fragte sie mit etwas scharfem Ton. »Ja, so, das Geheimnis.« Er war plötzlich wieder in die Wirklichkeit zurückgekehrt. »Es lässt sich keineswegs leugnen, dass der Fall höchst sonderbar und verwickelt ist. Doch verspreche ich Ihnen, dass ich die Sache untersuchen und Sie davon in Kenntnis setzen will, wenn ich etwas Wesentliches entdecke. Haben Sie irgendwelche Anhaltspunkte gefunden?« »Sie haben mir deren 7 geliefert, aber ich muss sie natürlich erst prüfen, ehe ich sagen kann, ob sie etwas taugen.« »Haben Sie Argwohn gegen jemand?« »Ja, gegen mich selbst.« »Was?« »Ich fürchte, vorschnelle Schlüsse zu ziehen.« »Dann gehen Sie nach London, um Ihre Anhaltspunkte zu prüfen.« Ein sehr guter Rat, mein Fräulein, sagte Holmes und stand auf. Ich glaube, wir könnten nichts Besseres tun, Watson. Schmeicheln Sie sich mit keinen falschen Hoffnungen, Herr Phelps. Die Angelegenheit ist sehr verwickelt. Ich werde in fieberhafter Unruhe sein, bis ich Sie wiedersehe, sagte der junge Diplomat seufzend. Erwarten Sie mich morgen mit demselben Zuge. Ich will kommen, auch wenn ich nur negative Ergebnisse zu melden habe. Gott segne Sie für Ihr Versprechen, rief unser Klient. Schon der Gedanke, dass etwas in der Sache geschieht, gibt mir neues Leben. Was ich noch sagen wollte, Lord Holdhurst hat mir geschrieben. So, und wie äußerte er sich? Sein Brief ist kühl, aber nicht unfreundlich. Wahrscheinlich hat ihn meine lange Krankheit milde gestimmt. Er wiederholt, dass die Sache von größter Wichtigkeit ist, doch werde man keine Schritte in Betreffs meiner Zukunft tun. Er meint natürlich die Entlassung aus dem Staatsdienst, bis meine Gesundheit wiederhergestellt ist und ich Gelegenheit gehabt habe, die Scharte auszuwetzen. Nun, das nenne ich vernünftig und rücksichtsvoll, sagte Holmes. Komm jetzt, Watson, wir haben heute in der Stadt noch viel Arbeit vor uns. Joseph Harrison fuhr uns selbst auf den Bahnhof und bald sausten wir mit dem Portsmouth-Zuge davon. Holmes saß ganz in Gedanken vertieft da und öffnete erst den Mund, als wir über Clapham hinaus waren. Es wirkt sehr erheiternd, wenn man auf solcher Hochbahn nach London hineinfährt, wie wir jetzt, und auf die Häuser hinabsieht. Ich glaubte, er spräche im Scherz, denn die Aussicht war ganz abscheulich, aber er fuhr unbeirrt fort. Seh nur die großen ziegelroten Häuservierecke, die über die Schieferdächer emporragen, wie Inseln aus einer bleifarbenen See. Das sind die Volksschulen. Die wahren Leuchttürme der Zukunft, mein Junge. Es sind Samenkapseln, von denen jede viele hunderte von kleinen lebendigen Körnern enthält, aus denen das bessere, weisere England der Zukunft entsprießen wird. Was meinst du, ob Herr Phelps wohl trinkt? Das glaube ich kaum. Ich auch nicht, aber man muss eben jede Möglichkeit in Betracht ziehen. Der arme Teufel ist in eine tiefe Grube gefallen und ob wir ihn herausholen können, ist sehr fraglich. Was hältst du von Fräulein Harrison? Sie ist ein sehr starker Charakter. Aber auch gut, wenn mich nicht alles täuscht. Sie und ihr Bruder sind die einzigen Kinder eines Hüttenbesitzers irgendwo da oben in Northumberland. Phelps hat sich letzten Winter auf der Reise mit ihr verlobt und sie ist in Begleitung ihres Bruders auf Besuch hergekommen, um die Verwandten des Bräutigams kennenzulernen. Als dann der Krach kam, ist sie zur Pflege dageblieben und Bruder Joseph, der sich sehr behaglich fühlte, wollte auch nicht fort. Du siehst, ich habe schon unter der Hand verschiedene Erkundigungen eingezogen, aber heute müssen wir noch viel zu erfahren suchen. Meine Praxis begann ich, oh, wenn dir deine Fälle mehr am Herzen liegen als meiner, unterbrach mich Holmes etwas hitzig. Ich wollte nur sagen, dass mich meine Praxis ein oder zwei Tage entbehren kann, da es gerade die flauste Zeit im Jahre ist. Vortrefflich, sagte er mit wiedergewonnener guter Laune, dann wollen wir die Sache zusammen ergründen. Ich denke, wir suchen zuerst Forbes auf. Er kann uns wahrscheinlich über alle Einzelheiten unterrichten, die wir brauchen, bis sich herausstellt, von welcher Seite der Geschichte eigentlich beizukommen ist. Hattest du nicht schon einen Anhaltspunkt? Sogar mehrere. Aber erst bei genauerer Erkundigung wird sich finden, was sie wert sind. Zwecklose Verbrechen lassen sich am schwersten aufspüren. Doch dieses ist nicht zwecklos. Wer könnte Nutzen daraus ziehen? Der französische Gesandte, der russische Gesandte und jeder, der einem von beiden den Vertrag verkauft. Ferner Lord Holdhurst. Lord Holdhurst? Unmöglich ist es nicht, dass ein Staatsmann einmal in eine Lage gerät, die es ihm wünschenswert erscheinen lässt, wenn ein solches Schriftstück durch Zufall vernichtet wird. Aber kein Ehrenmann wie Lord Holdhurst. Ich spreche nur von einer Möglichkeit, die wir nicht aus den Augen lassen dürfen. Wir werden den edlen Lord noch heute sehen und erfahren, ob er uns etwas mitzuteilen hat. Inzwischen habe ich schon allerlei Schritte getan. Schon jetzt? Ja, ich habe auf dem Bahnhof in Woking an die Zeitungsredaktion in London telegrafiert. Diese Anzeige hier wird in den Abendblättern erscheinen. Er reichte mir ein Blatt, das aus einem Notizbuch gerissen war und folgende mit Bleistift gekritzelte Worte enthielt. 10 Pfund Belohnung für Angabe der Nummer derjenigen Droschke, welche einen Fahrgast an der Tür des Ministeriums des Äußeren in der Charlesstraße oder nicht weit davon um 9:45 am Abend des 23. Mai abgesetzt hat. Näheres Bakerstraße 221b. Du glaubst also, dass der Dieb in einer Droschke vorgefahren ist? Ich kann mich irren, doch das schadet nichts. Wenn, wie Phelps versichert, weder im Zimmer noch auf dem Gang ein Versteck ist, so kann der Dieb nur von außen gekommen sein. Kam er aber bei so nassem Wetter von der Straße, ohne auf dem Linoleum, das bald nachher besichtigt wurde, Fußspuren zu hinterlassen, so hat er höchstwahrscheinlich eine Droschke benutzt. Ja, mir scheint, man kann mit Sicherheit auf eine Droschke schließen. Du wirst wohl recht haben. Das ist einer der Punkte, von denen ich sprach. Vielleicht erfolgt etwas auf die Anzeige, ferner die Glocke. Sie spielt die bedeutsamste Rolle bei der Sache. Warum ist sie geläutet worden? Hat es der Dieb in frechem Übermut getan? Oder war jemand bei ihm, der dadurch das Verbrechen vereiteln wollte? Geschah es aus Zufall oder könnte es, er versank wieder ganz in Nachdenken, wie zuvor. Mir aber, der ich jede seiner Stimmungen so genau kenne, wollte es fast scheinen, als sei ihm plötzlich eine neue Möglichkeit aufgegangen. Ende von Abschnitt 12.